Nummer 3. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich nehme einen Apfelsaft und ein Stück Schokoladenkuchen. Gern. Ich bringe es Ihnen gleich. Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich nehme einen Apfelsaft und ein Stück Schokoladenkuchen. Gern. Ich bringe es Ihnen gleich.